Natürlich wurde auch dieses gemeinschädliche Treiben in ein wohlklingendes ökonomisch-politisches Sprüchlein gekleidet. Diese Milliarden Auslandswerte sollten die Kriegsreserven bilden und die passive Handelsbilanz verbessern. Vor dieser Weisheit beugten sich bewundert Minister, Parlamente, Presse und Leserschaft. In Wirklichkeit zahlten die Schuldnerländer die Zinsen nicht etwa mit Gold, sondern mit ihren Landeserzeugnissen, vornehmlich mit Getreide. Dies führte also zu vermehrter Einfuhr und damit zu fortlaufender Verschlechterung der Handelsbilanz. Die Schuldnerstaaten mussten infolge wachsender Verschuldung steigend Getreidemassen auf den Weltmarkt bringen und dort um jeden Preis loswerden. Der so zwangsmäßig sinkende Weltmarktpreis drückte auf die deutsche Landwirtschaft trotz Schutzzolls. Das unverkäufliche deutsche Brotgetreide wanderte statt in die Mühlen, in die Viehställe, und die Börsengelehrten verkündeten als Dogma, dass die deutsche Landwirtschaft nicht imstande sei, die steigende Bevölkerung zu ernähren, dass also Deutschland ausländische Getreideeinfuhr brauche und dass es diese mit deutschen Industriewerten und mit immer weiteren Kapitalsanlagen im Auslande bezahlen müsse. Ohne Verschleudern deutschen Kapitals ins Ausland kein Überangebot von Getreide auf dem Weltmarkt, kein sinkender Weltmarkt und kein Inlandspreis, vielmehr bei Belassung der Kapitalien im Inland sinkender Zinsfuß, billiger Kredit, erhöhter Anteil der schaffenden Stände am Arbeitsertrage, ausreichender Preis für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Blühen der Landwirtschaft, Verstärkung und Steigerung der Aufnahmefähigkeit des Inlandmarktes, keine Landflucht, keine Überindustrialisierung, kein ungesunder Andrang in die Großstädte, kein Bodenwucher, keine Menschenverelendung und Geburtenrückgang, kein Proletariat, kein erbitterter Kampf um den industriellen Weltmarkt, kein Weltkrieg, kein Zusammenbruch. Diese ganze verhängnisvolle Entwicklungskette ist das ausschließliche Werk des jüdischen Kapitalismus. Auf Trümmern und Gräbern steht siegreich höhnend der Dämon des Verfalls. Der Einzelnachweis, wie der internationale Kapitalismus gerade aus der Kriegsnot der Völker und Staaten unzählbare Milliarden herausgewuchert hat, würde den Rahmen dieses Buches weit überschreiten. Hier seien nur als unverdächtiges Gesamturteil einige Sätze aus Salings Börsenjahrbuch 1918-19 angeführt. Das vierte Kriegsjahr hat die wirtschaftliche Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Der ungeheure Heeresbedarf, dessen Befriedigung den hierauf eingestellten Betrieben die Milliarden der Kriegsanleihen überlieferte, erhöhte die Rentabilität der meisten Unternehmungen in außerordentlichem Maße, oft sogar derart, dass man bemüht war, die hohen Dividendenverteilungen durch die Zahlung eines sogenannten Bonus oder Gewährung von Gratisaktien weniger auffällig zu machen. Die Ausgabe neuer Aktien hat 1917 fast den Betrag einer halben Milliarde erreicht. Kaum je ist eine solche Fusionsära erlebt worden und nur wenige Wirtschaftsgebiete sind hiervon ausgeschlossen gewesen. Den Versicherungsgesellschaften haben sich die großen Bankinstitute in der Aufsaugung konkurrierender Firmen angeschlossen. Diese Entwicklung erfuhr in den der Revolution folgenden Jahren eine noch weitere Steigerung. Die weitere Steigerung zeigen die nachstehenden Zahlen aus den Jahresberichten 1921 von vier Berliner Großbanken. Die Zahlen, mit davor bezeichnet, beziehen sich auf den Zeitraum von 1919 zum Vergleich. Deutsche Bank, Grundkapital 400 Millionen, davor 275. Rücklagen 450 Millionen, davor 230. Gesamtumsatz 2100 Milliarden, davor 428. Reingewinn 290 Millionen, davor 64. Dividende 24% gleich 96 Millionen, davor 12% gleich 33 Millionen. Gewinnanteil der Aufsichtsräte 120.000, davor 28.000. Anzahl der Angestellten 21.000, Zweigstellen und Depotkassen 156, davor 108. Bank für Handel und Industrie seit 1921 mit der Nationalbank vereinigt, 600 Millionen Grundkapital, 450 Millionen Rücklagen, kein Gesamtumsatz angegeben, Reingewinn 68 Millionen, Dividende 14%, Gewinnanteil der Aufsichtsräte 100.000, keine Angestelltenzahl angegeben, Zweigstellen und Depotkassen 326. Diskontogesellschaft, Grundkapital 610 Millionen, davor 310, Rücklagen 628 Millionen, davor 140. Gesamtumsatz 1620 Milliarden, davor 30 Milliarden. Reingewinn 228 Millionen, davor 60. Dividende 20%, davor 10%. Gewinnanteil der Aufsichtsräte 125.000, davor 25.000. Keine Zahl der Angestellten angegeben, Zweigstellen und Depotkassen 130. Dresdner Bank, Grundkapital 550 Millionen, davor 260. Rücklagen 370 Millionen, davor 80. Gesamtumsatz 1166 Milliarden, davor 400 Milliarden. Reingewinn 270 Millionen, davor 50. Dividende 16%, davor 9. Gewinnanteil der Aufsichtsräte 100.000, davor 48.000. Zahl der Angestellten 15.400, davor 9.800. Zweigstellen und Depotkassen 111, davor 32. Hierbei ist die Geldentwertung zu berücksichtigen. Januar 1922 eine Goldmark gleich 117 Papiermark.